Das Ö1 Hörspiel. Dort, wo sich die milliardenschwere Modeindustrie und die Medien treffen, da steht garantiert irgendwo ein Model herum. Mehr hochgeschossenes Kind als Frau, ein Wesen mit dürren Armen und spitzen Knien. Es läuft von Casting zu Casting, von Hotel zu Hotel, ohne dabei am Frühstücksbuffet anzustreifen, der Verheißung von Aufmerksamkeit und Anerkennung nach. Natascha Konopitzky begrüßt Sie beim heutigen Ö1 Hörspiel. Im Rahmen des Modeschwerpunktes der Ö1 Fashion Week wiederholen wir das Hörspiel La Vie en Vogue von Elodie Pascal. Die in Frankreich geborene Autorin verwebt gemeinsam mit der Regisseurin Elisabeth Weilenmann, ehemals Elisabeth Putz, in La Vie en Vogue dokumentarische und fiktionale Elemente, lässt Models, Ex-Models, Designer und Agenten zu Wort kommen. Ein Model ist, folgt man dem Philosophen Roland Barthes, ein seltenes Paradoxon, denn einerseits hat es einen individuellen Körper und andererseits auch nicht. Der Modelkörper dient zur Präsentation von Kleidung und wird selbst zur Ware. In der symbolischen Geografie der Mode ist das Model zu einem Ort der Disziplinierung und Uniformierung von Körpern geworden. Längst sind es nicht mehr nur die Feministinnen, die die Modeindustrie in puncto Model Body Mass Index schelten. Namhafte Modelabels beschwichtigen, verweisen auf all die Mid-Size, Plus-Size, Plus-Age und Non-Gender-Models in den Fotostrecken, schicken Frauen mit dicken Schenkeln, Pigmentflecken oder im Rollstuhl auf den Laufsteg, heften sich Schlagwörter wie Diversität, Individualität und Body-Positivity an die Fahnen. Aber egal, wie viel feministische Konsumkritik man dem entgegensetzen mag, der Modelkörper ist längst zum Ideal geworden. Für jene 99% mit Normalkörper genauso unerreichbar wie all die anderen Versprechen des Kapitalismus. Und so verrate ich wohl nicht allzu viel, wenn ich sage, dass Glamour im semi-dokumentarischen Stück La Vie en Vogue keine allzu große Rolle spielt. Ich bin auf der Straße angesprochen worden, vor 2 Jahren im Sommer. You want to know how I got my agent? Well, I was at school, I was quite young. Also ich war Studentin auf der Angewandten und da hat mich einmal ein Fotograf angesprochen, mit dem habe ich dann so Testfotos gemacht. Yeah, I mean, they told me I had the model DNA and that I'd be a natural born beauty, stuff like that. Und ich fand es natürlich cool als kleines Mädchen, das ist ja auch immer ein Traum, das zu machen. Also ich war ja relativ alt schon, ich war schon für Model. Gerade 15 geworden. Schon 20. Also ich wollte das eigentlich selber nie werden. Die Mädchen, die wirklich hübsch sind, die sehen das nicht so, die sind die schüchternsten. He came up to me and then he said, I don't know, he just said things like, can you travel? Can you travel? Are you willing to live alone? Are you willing to live alone? Without friends? Without your parents? I got scared when I was 12. Nein, 12-jährige, du, mir ist dieses Ansprechen überhaupt sehr, sehr unangenehm. Also ich mache das sehr selten. Actually, they asked my mother then. Weil ich konnte denken, sie, was weiß ich, der geile Mann, der geile schwarze Mann will was von mir und oder was weiß ich was und kommt mit dem Trick des Modellagenten. They said I had the perfect proportions. And I thought, why not? I mean, I didn't quite know what modeling was going to be. I didn't quite know what modeling was, to be honest. Next girl, please. Triple bypass at the AA, triple X. La vie en vogue. Here it comes. von Elodie Pascal. Make sure you can hear me before you speak up. Regie and then motherfucker step up. Elisabeth Putz. Hi, das ist ein Model. Ja. Hi. Hi, ich bin Markus. Ich bin Erika. Please take a seat. Okay. Do you have your book here? I have a set card. Yes. 16. Yes. September, Paris. You're coming from Budapest. Ines ist schwanger und weiß nicht, was sie tun soll. Sie muss Geld verdienen. Und kann sich keinen dicken Bauch leisten. You are 177. Ja. Okay. Ich kann sie verstehen. How old are you? Sie ist gerade jetzt angesagt. You're 22. Good, good, good. Und nicht in einem Jahr oder in drei Jahren. Can I see your belly eventually? Weiß der noch nicht, was ich hier raten soll. Are you trained? Are you well trained? Weg damit. Do you some sport? Ein Baby kann warten. Next girl, please. My favorite fashion designer is Karl Lagerfeld. Du brauchst nicht viel. Du musst einen Mund haben und du musst schauen können. Und du musst mit den Schlicht spielen können und dich auch fallen lassen können. Und es muss dir gefallen, dass sie dich fotografieren und was weiß ich, was alles. Ja, also das sind die guten Models. Ja, und halt groß und dünn. Es gibt so viele Castings, wo man echt erst ab 1,78 überhaupt erscheinen darf. Ja, aber so. Next girl, please. Die müssen immer jung sein. 18. September. Oder jugendlich. Die Flughäfen sehen alle gleich aus. Mein Flug ist überbucht und ich schaffe es nicht rechtzeitig nach London. Ich suche gesunde Körper. Dave wird mich hassen. Alle werden sie mich hassen. Da gibt es nicht wirklich viel mehr zu sagen. Es ist einfach ein Produkt. Mädels, die Models sind ein Produkt. Ein Produkt, das du stundenweise bezahlst. Ich versuche mir immer zu sagen, mein Körper ist mein Zuhause. Das klingt hässlich. Mein Körper ist mein Zuhause. Das klingt wie ein anderer, bei einem anderen Job. Aber du bezahlst auch die Mädels pro Stunde. Egal, wo du bist dort zu Hause, wo dein Körper ist. Vermisse Pascal. Next girl, please. This could be a little bit small for you because it's completely new. Well done. Okay. So it's difficult to get inside. Yeah. But just give it a try. Okay. Du musst gewisse Regeln halt einhalten. Deine Haut sollte halt nicht, du sollst nicht vor Pickel übergehen und sollst nicht übergehen. Du musst deine Figur halten und danach trachten, dass die Haut schön bleibt. Das sind die Hauptdings. Ja. I know it's too small. No. Wow, you're thin. Yeah. But a bit. Just 1 millimeter. That will stretch somehow. Und du sollst halt möglichst schauen, dass du in der Mitte bist. That you're not, you know, not out of it. Du musst jederzeit bereit sein, in ein Flugzeug zu steigen, dort und dorthin zu fliegen, diesen Job so gut wie möglich zu machen. Ja? How high can you walk? How's your... The highest heels I've had were like 12 cm. 12, okay, so you can go with really high, high heels. Yeah. Obwohl man immer sagt, man darf in diesem Job nicht so persönlich nehmen. Wenn du zu einem Casting zum 100. Mal kommst und der schaut dich an und sagt, no. Mhm. Yeah. You have to train more. Yeah, I know. You have to really have, because you're thinking too much by walking. Yeah. So you really have to work on your walk. Und da kann ich 100.000 Mal sagen, Schatzi, nimm das nicht so, du warst es nicht für diesen Job. It's part of your job. Yeah. As a model, you need to know how to get well with high heels, that you feel well. Wenn du aber 18 Castings gemacht hast und der sagt no, aber es kann sein, du machst das 21. Der sieht dich auf dem Gang und sagt, das ist das Mädchen, das ich will. Und der ist aber so bekannt und so Dings, dass er dich zum Star macht. I would just suggest to invest some time walking and feeling sure. Wie Karl Lagerfeld, wie Heider Ackermann, der neue Shootingstar ist, wie Marc Jacobs, wie Tom Ford. Das sind schon die Star-Maker. wie Nicolas Ghesquiere oder Miuccia Prada. Das schon die. Oder Anna Winter oder Corinne Reutfeld oder Tina Lakonen. Also. Because it is, in the moment you come to a casting, if each designer are we're searching for a person who's really, really secure. Okay. Thank you. Next girl, please. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. 22. September. I've been practicing it for many years. Tokyo. You know, when a guy shows up on a shot, it's not just about being pretty. Become the garçon show. Stand kurz vor einer Panikattacke. Sie ist, also beim Modeln geht es schon natürlich hauptsächlich ums Aussehen, aber du musst da irgendwas anders auch noch haben. Und die Mädchen, die erfolgreich sind, die sind meistens auch sehr spezielle Charaktere. It's not just about being pretty. It's about being a muse, being a personality. Carlos pinselte mir den Schweiß weg. Ich versuchte die Yoga-Atmung, musste mich aber auf dem Klo übergeben. You need to have a good connection to your body, to your moves and... Das beruhigte mich. You have to be playful and... Aber die Hände blieben zittrig. Und zum Beispiel, wenn du um 9 Uhr früher Show hast, dann holt dir einfach um 4 Uhr früh der Fahrer ab und... Ich blickte in das Spiegelbild und sah eine Fratze. Bist du irgendwie halb verschlafen, bist dahin transportiert. Ich kenne mein Gesicht nicht mehr. In Paris, the call time was quite early. Das gibt es in zu vielen Variationen. I got up at 5 every morning and got home at midnight, yeah. Die Leute sind laut. Yeah, I worked backstage. The last 5 weeks. Die Visagisten und Friseusen. Und die Stylisten. That's the most exhausting thing. You never really have long sleep. Jeder schreit und kaut dabei Kaugummi. Es sind 40 Grad. Ich vermute, dass das Mädchen, war, es ist nicht 22, das Mädchen ist jünger. Ich überlege, was besser wäre. Ich glaube, sie ist noch 18. In Ohnmacht zu fallen oder laut zu schreien. Wegen ihrer Körpersprache. Und ich tue nichts. Aber die wollen das Job haben, die wollen einfach das machen. Ich warte. Das heißt, dass die meinen, egal was. Und laufe über den Laufsteg. Und fühle mich wie in Watte. Aber Jean gratuliert mir danach. In unserem Fall müssen sehr selbstbewusste und sexy Frauen so bei ihr, was noch? Ein bisschen mausi, mausi, mausi. Next girl, please. Ich glaube, dass man schon ein Auge für Schönheit haben muss. Ja. Und das GitHub, das wurde auch schon sehr von meiner Mutter geschult. Ja, ich kann mich erinnern, da die Mama hat damals schon Vogue, französische Vogue gehabt, hat überhaupt niemand. Mein Vater hat mir gesagt, jetzt ist etwas, was sie was aufgeführt, damit sie diese Vogue bekommt. Ja. Und die habe ich mir angeschaut und es hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Und Mode und Anziehen, und das hat mir schon Dings gefallen. Und ich wollte immer was haben, was aber nicht so ausschaut wie alles andere. Yeah. Next girl, please. All right, guys. Now, to be a high fashion model, you have to be that 5'7 or taller requirement. So dachte ich auch, oh Gott, und das ist jetzt genau wie im Fernsehen, wie bei Topmodels, ist das jetzt alles und so ist es gar nicht. 8. November. New York. Und das muss man dann, dem muss man sich erstmal bewusst werden und dann nimmt man das auch lockerer. Ich warte. Stunden. Dafür werde ich bezahlt. You have to have good measurements such as 34, 24, 34. Ich vermittle allen schon die Wahrheit und was los ist. Mit allem drum und dran. Ich bin sehr unverblümt. Claudine glaubt mir mein Leid nicht. Und es soll jeder wissen. Sie glaubt, ich inszeniere mich. Heidi Klum, Märchen, spitz nicht. Sie glaubt, ich übertreibe und wendet sich von mir ab. Ja, spitz in den seltensten Fällen. Ja. Sie hat recht. Ich sage, es ist eine Soap-Opera. Ja. Wenn ich unglücklich bin, sollte ich aufhören. Das ist eine Unterhaltungsshow. Aber was sollte ich dann machen? Eine reine Unterhaltungsshow. Nee, will ich nicht. Ich will mich nicht so an ProSieben verkaufen und da irgendwelche schrecklichen Sendungen machen, wo Mädchen sich zoffen und alles nur um irgendeinen komischen Modelvertrag mit irgendeiner scheiß Agentur dazu kriegen. Nee, will ich nicht werden wie Heidi Klum, auf keinen Fall. Aber Geld verdienen für sie, wie sie schon vielleicht, kann ich mir schon eher vorstellen. Toujours vif, comme au premier jour de cours. Où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. Next girl, please. They don't remember your name when you start. Scouten in brasilianischen Agenturen, du baust das dort nur zum Strand. Usually you just get a number. Also die Scouts sind überall. Am Sonntag Copacabana, Ipanema und Leblon und du kannst drei Agenturen aufmachen da. Sie jetten nach Brasilien, geifern durch die Straßen der Vororte. Denkst du, Wahnsinn, bitte. Ja. Sie lassen sich in Ballettschuhen vorstellen. Brasilien, dort gibt es ganz einfach alles. Ja, da gibt es die blonde Giselle, genauso wie die super sexy, überdrüber geile Adriana Lima. Oder die lassen keine Schulklasse aus den Augen. Apart, schöne Alessandra D'Ambrosio. Oder gehen in Mädcheninternate, sogar in Mädchenfußballvereine. Weißt du, alles. Ihr sind schöne Mädchen, wahnsinnig schöne. Model Scouts, what they do, well, you know, Brasilianer sind wahnsinnige Pfaue und für einen Brasilianer ist das Schönste, wenn du sie fotografierst. Ich würde schon sagen, dass sie professionelle Stalker sind. Ihre Aufgabe ist es, die nächste Naomi, Cindy, Claudia, Linda, Giselle Marlon zu finden. He's the most important scout. Ich meine, sie bedrohen die Mädchen yeah nicht, aber sie können schon lästig sein. He cast for IMG. Also ich fahre nicht nach Brasilien. Ich fahre nicht nach Brasilien. Du sagst in Rio am Sonntag an der Copacabana Pedro, der halbe Strand dreht sich um. Da bin ich verrückt. Ich bleibe hier. I'm the only Pedro. Verstehst du? Nein. Please. If you're bigger than a 35, 36 measurements, most agencies will ask you to lose weight. Ja, also die Zeit der Supermodels hat Anfang der 80er Jahre begonnen. Ich würde sagen, schon noch ein bisschen früher mit Christie Brinkley's, Sherry Halls, Carol Alt, Patty Hansen. Das waren so die Ikonen der 70er Jahre und frühen 80er Jahre. Und dann ist eine Agentur plötzlich explodiert in New York, beziehungsweise hat ihr erstes Office auch in Paris geöffnet, hat in Paris auch geöffnet, und das war Elite. Und Elite hat damals die Supermädchen gebracht, also die Sexbomben. Cindy Crawfords, Stephanie Seymours, Naomi Campbells, Tatjana Patitz, dann, das waren von den 15 Top-Mädchen 10 bei Elite. 16. November. Was erwarte ich? Dublin. No, I'm not allowed to talk about my salary. Ja, dass ich eben wieder ganz viele Castings habe und ich habe Angst. Dass es halt gut läuft für mich, auch ein paar Jobs und Dave lebt von mir und ich will ihn nicht enttäuschen. Das soll auch finanziell, dass ich gut aussteige. Kunden sehen die Angst. Also ich sag mal so für Editorials. Aber vielleicht ist die heute angesagt. Ja, so 150 Euro. Bitte lass Angst angesagt sein und nicht selbstbewusste Diva. You don't make money at the Fashion Week. Die meisten Kunden sagen, du kannst dich freuen, dass du in unserer Zeitschrift bist, deshalb kriegst du nur 300 Euro. In New York, most of the designers and labels don't even pay you. Ja gut, wenn du Mrs. No bist, nix. You have to be happy to be running for them. Aber that's the thing. Die Carolina Kurkova, was weiß ich. Das sagen viele auch bei den Fashion Weeks. Hier hast du 50 Euro in Bar für 5 Stunden deiner Zeit. Und das ist dann schon so. Sagen wir, sie macht 40 Shows. 40 Shows, a 20.000 Euro. Die Showsaison. 600.000, 800.000. Ja? Für 4 Wochen. Also in Österreich, in Wien. Mache ja. Noch, ja. 250 Euro für einen Tag und dann wird das halt noch abgezogen, die Agentur, die Provision von der Agentur. Every time I earn money, I have to pay back. to my agency because they pay the flights, they pay the lofts. Die Agentur zahlt halt derweil alles immer, das Apartment und so Sachen wie das Buch und alles. Ich habe mit 15 meine erste Steuererklärung gemacht. Und bis man dann halt mal ein Plus hat, dann dauert das halt auch ein bisschen. Ja, das war hart. Zwei, drei Jobs. Da dachte ich mich kommt halt drauf so an, welche Jobs. Aber an meine Agentur muss ich 25% zahlen und dann muss ich halt meine Setcards muss ich auch noch selber bezahlen und die ausgedruckten Bilder, mein Buch musste ich zahlen und dann... Ja, ich glaube, die Zeit von den 90er ist schon weg, wo diese Arbeit Model viel verdient hast. Es gibt tausende Mädchen und die wollen das Job haben. Und du musst einfach so hart an die arbeiten, dass du sagst, okay, wow, die muss ich buchen. Die muss dabei sein. Next girl, please. Ich wollte nie einen Supermarkt, ich wollte immer einen Delikatessenladen. Und bin auch sehr und weiß auch, dass ich natürlich an einem Supermarkt wesentlich mehr Geld verdienen würde. Verstehst du? Ja. Aber. Next girl, please. I'm really pissed off. Can you stop recording me? Stop! Fuck you. I got no show. No single show and it's not my first season, you know? They know me already. Oh, come on, stop looking at me like that. Next one. Robert sieht sich mein Buch an. Und die Sekunden dauern Minuten. Das ist bei der Fashion Week ist es schon so. Da muss man sich wirklich eine Woche davor, jeden Tag muss man irgendwo hinfahren und lange warten für 2 Sekunden, die man gesehen wird von dem Kunden und dann danach immer so. Ich fühle mich wie bei einem Gladiatorenkampf. Also geht der Daumen nach oben oder nach unten? Man verbringt sehr viel Zeit mit Warten als Model. Du musst so viel warten, was mich wahnsinnig gemacht hat. Also die Casting-Leute sitzen da den ganzen Tag und gucken sich irgendwelche Gesichter an und man sieht gar keine Reaktion mehr, wenn sie ein neues Mädchen sehen. Und du hast halt ewig lang warten müssen und du bist reingegangen. Die haben sich dein Buch so kurz durchgeschaut und haben halt gesagt, ja, danke und bist wieder gegangen. Es ist schon ein bisschen traurig, dahin zu gehen und dann gar kein Feedback so zu kriegen. Das Anstrengende an dem Beruf ist, dass du nicht weißt, was du verbessern könntest, wenn du nicht genommen wirst. The je ne sais quoi. That's how it's called. Du bist schon 1,80 groß, hast die richtigen Maße, deine Haut ist rein, schaust edgy aus. I actually quite like the term. Also, what we call the X Factor. Ja, nee, ich bin gar nicht so ungeduldig, aber... That's what they're really looking for. So herumsitzen und warten als... You can't really describe it. Hauptbeschäftigung. Either you have it or not. Finde ich anstrengend. Also. Next one. Ich glaube, in dem Job darf man einfach nicht selbstkritisch sein, sonst geht man, glaube ich, auch schnell dran kaputt, wenn man sich zu viel vornimmt. Next girl. Das Ganze funktioniert so. He just said she should be doing the whole market as well. Jetzt bin ich wieder in Mailand dann, nächste Woche. New York, London, Milan, Paris. Mailand war halt immer London, so... London, Mailand, Paris, New York. Mailand war das Härteste. Das ist das Rad, das man jedes Jahr durchläuft. Weil da waren die meisten Mädchen, die waren die unfreundlichsten Casting-Direktoren. Established models are already pre-casted. That means they don't have to show up on a specific casting. Alle sagen, wenn du es in New York schaffst, schaffst du es überall. Aber es stimmt nicht. Und dann musst halt, kann ich mich erinnern, habe ich was anprobieren müssen. Und dann musst du halt auf und ab gehen und zeigen, ob du halt auch gehen kannst am Laufsteg. Versuche einmal in Mailand zu bestehen. Und was halt das Arge ist. Schaff es einmal in die Show von Prada oder Versace und werde das neue Gesicht. Ist, dass sie währenddessen immer über dich reden. Dann hast du es geschafft. Und das habe ich eigentlich sehr schlimm in Erinnerung, dass du... Was dieses S meint? Ja, du wirst nicht... Na, du bist drin. Du wirst wirklich als Objekt wahrgenommen oder als Ware, weil in dem Moment... Also ich meine, es kommt natürlich auch niemand auf die Idee, dass du sie verstehen könntest. Und es wird einfach über dich geredet, ja... Ah ja, sie ist zu skinny oder sie ist zu... Es wird über dich beurteilt vor dir und vor allen anderen. Und das ist schon irgendwie nicht angenehm. Also du hörst dauernd, irgendwie im Hintergrund, yeah, but she's ugly oder she's fat oder das hörst einfach im Hintergrund. Du weißt, es geht um dich. Also. I hate myself today. I don't know what's happening to me. I hate my face today. I think I look so shitty. And the next girl, please. How can I date someone with a face like that? 1. Dezember. I know you're gonna dump me again and I am gonna cry. Paris. À Paris, les boîtes, les cinémas, les restaurants. Sortir, le magazine qui vous donne envie de sortir. Cécile sagte mir in freundlichen Worten, dass ich meinen Arsch wieder erheben soll. Zurzeit die besten Mädchen findest du? These days the Eastern girls are in. Holland. Long hair. Immer die Quelle. Thin. Brasilien. Pale skin. Und Polen. That's on vogue at the moment. Polnische Frauen. Sehr, sehr schön. Mädels aus Osteuropa. Ja. Die arbeiten ohne einen Mucks zu sagen. Die Osteuropäerinnen kommen mit einem ganz anderen Anima an das Ganze. Die arbeiten. Und die Agenturen machen wirklich kleine Sklavinnen. Du, die will nie wieder nach Minsk zurück, wo sie einmal war. Und sie weiß, das ist ihre Chance. Sie muss da jetzt durch und koste es, was es wolle. Es geht um Business, um harte, harte Business. Dieses Mädchen hofft, dass ich sie buche, dass sie nach Polen irgendwie ein bisschen Geld nach Hause mitnehmen kann. Brasilianerin und die Österreicherinnen sitzen im Kaffeehaus, die steht beim Casting. Die anderen pfeifen draußen und sagt, na, ich will dort nicht mehr zurück. Mir sind sie oft sehr unsympathisch, weil sie oft sehr hart sind. Sehr, sehr hart. Schöne Mädchen, aber sehr hart und was dumm. Next one, please. 16. Januar. New York. Manche Leute, da habe ich das Gefühl, die glauben, dass ich nicht essen muss, nicht trinken muss, nicht auf Toilette muss und nicht mehr zwischendurch sitzen muss. Steve wollte, dass ich mit meinem Gesicht spiele. Ich spielte, aber es reichte ihm nicht. Da muss man schon echt flexibel sein und sich echt Zeit nehmen, wenn man einen Job kriegt, dass das einfach alles immer länger dauert, als man eigentlich denkt. Er ist einer jener Fotografen, die aggressiv werden, wenn sich das Mädchen nicht seinem Willen fügen kann. Allein das Schminken ist ja immer Horror. Ich zog Grimassen, er schrie herum und machte alles noch schlimmer. Nein, Haare doch wieder anders, die Lippenfarbe gefällt mir nicht und Augen sind viel zu hell, muss alles noch dunkler und dann alle Fotos nochmal. So ist es immer. Der Visagist schminkte mich nach, weil Steve sah, dass ich Tränen in den Augen hatte. Am schlimmsten ist es, wenn man dann wirklich mal fertig ist und dann da steht im Schirm und dann das Licht nicht stimmt und das Licht eingestellt wird. Es ist total warm. Er pinselte herum und sagte mir, ich sei nicht die erste Wahl gewesen. Und man musste einfach nur stehen und warten, bis das Licht richtig ist. Und dann geht's irgendwann dann auch mal los. Er hätte eigentlich ein anderes Mädchen haben wollen. Die liege aber im Koma. Deshalb also war Steve wütend. Und ich schaffte meinen Gesichtsausdruck. Ja, viel, viel, viel Geduld. Und eine gute Beschäftigung. Am besten, man nimmt sich jemanden mit, aber bei mir hat da inzwischen keiner mehr Lust drauf. Ist allen zu langweilig. Next girl. I run from show to show and do fittings in between hand. And I'm constantly touched and told where to go and where not to go. You're basically a blank paper to everybody. They can do whatever they want. Cut your hair, bleach your brows, tan you, color you. Ja, du bist halt wie eine Leinwand, wo irgendein Look drauf projiziert wird. Also das kann von, ich weiß nicht, komplett glamorous, sexy bis zu Yoshi Yamamoto Show, da haben wir ausgesehen wie Gespenster alle. Komplett weiß und irgendwie die Haare so futuristisch hochgetürmt. Also, next one. Weißt du, was es ist? Welches Mädchen will nicht bewundert werden? Ja? Früher war die große Bewunderung immer bei den Filmschauspielern. Die Mädchen haben für die Romy Schneider geschwärmt. Ja. Jetzt schwärmen sie für die, ich weiß nicht, für einen André Page. Und welches Mädchen wird nicht gern bewundert und also sieht sich nicht gern in Magazinen und was weiß ich, in einem gewissen Alter und dann dieses Image, dann dieser Pseudo-Chat-Set und ich weiß nicht, was da alles vermittelt wird, was da alles so leicht ist und so toll ist. Und den jagen sie hinterher. Next one. I'm good. I'm getting tired though. It's the last city in 5 weeks. It's not as easy and as glamorous as everyone thinks. I haven't had time to stop and think about how it was. Es ist wirklich kein so ein Traumberuf. Wie viele haben ein falsches Bild? Und die vermitteln eine Idee. It's very tiring. It's tough. Das nicht real ist. I'd say it's 10% glamour and 90% stress. Weil die leben nicht in Villas. Die leben nicht in Villas. Die verdienen nicht 10.000 Euro. Die werden nicht Justin Bieber treffen. Next one. Das kannst du dir nicht vorstellen, was da für Bewerbungen sind. Gynäkologische, alles, alles. Es ist einmal ein Mädchen viermal da reingekommen mit gefärbten Haaren und hat gesagt, ich erkenne sie nicht wieder. Sag einmal, warst du nicht da? Ja, aber jetzt habe ich die Haare. Sag ich, Schatze, weißt du was, du bist ideales Futter für jede Agentur, die Geld aussagen will. Weil du wirst nie ein Model sein, du schaust nicht danach aus, du hast nichts dafür, aber du glaubst es. Sprich, die werden Testchen mit dir machen, du wirst brav sein, aber du wirst nicht einmal Casting kriegen. Ja? Aber mach's dir leichter. Hau 3.000 Euro auf den Tisch oder hau's beim Donauturm raus und hast mehr davon. Das ist, wie es fliegt. Next girl. 7. Februar. Das bringt nichts. Bukarest. Ja. Die Einsamkeit macht mich verrückt. Also ich habe Unglaubliches da schon gesehen, aber ich werde das alles einmal niederschreiben. Ich habe Angst, Geister zu sehen. Nachts stelle ich meinen Koffer vor das Fenster. Habe Angst, es im Schlaf zu öffnen und in die Tiefe zu springen. Dave sagt, man sieht mir an, dass ich ein wenig verrückt bin. Das mögen bestimmte Kunden. I was in the winter of my life. And the men I met along the road were my. Er schickt mich also nicht zu Victoria's Secret oder Versace. At night I fell asleep with visions of myself dancing and laughing and crying with. Er sagt, das ist wie bei einem Schriftsteller. 3 years down the line of being. Der braucht auch seine Neurose, um schreiben zu können. My memories of them were the only things that sustained me and my only real happy time. Er sagt, die Einsamkeit macht meine Augen erst interessant. Next one. I don't know anything in French. I only know j'ai très faim. Like I'm very hungry. Und als Model bist du immer abhängig. I wanted to see my boyfriend. Also, du kannst überhaupt nie I hadn't seen for ages. Irgendwas planen. And what the shit happened? Weil in dem Moment, wo du deinen Koffer packst, weil du auf Urlaub fährst, kriegst du einen großen Job. I book my flight home and get 2 jobs. Du bist irrsinnig viel alleine. Weil die Teams, so of course I did the job. Fotograf, Make-up-Artist, Stylist, die sind ja meistens Teams, die immer gemeinsam bleiben. Die reisen dann. But I'm sad. Also nicht immer, aber sehr viel gemeinsam bleiben. Und die reisen halt dann gemeinsam herum, aber arbeiten immer wieder zusammen. Yeah. Als Model kommst du eigentlich immer neu dazu. Und du bist zwar von mir aus in den tollsten Städten der Welt, aber du bist immer alleine. Love. Und deine Model-Kolleginnen, mit denen man sich vielleicht befreundet, die sind ja auch immer unterwegs. Love. Also man floatet so irgendwie allein herum. We would be the band. quickly. Ja, es ist schwierig. Es ist echt schwierig. I wait patiently by windows and doorsteps. Next one. Was auch grenzüberschreitend für mich war, dass dich ständig Leute angreifen. Also du wirst frisiert, du wirst geschminkt und während du geschminkt wirst, kommt irgendjemand, ein Hairdresser her und sieht, dass deine Haare nicht in Ordnung sind und greift dir zupft an deinen Haaren herum. Beim Anziehen ziehen da 5 Leute auf einmal irgendwas an bei einer Show. Die einen machen da die Schuhe zu, die anderen ziehen da schon wieder das Top über den Kopf. Ja, ist auch schwierig, so wenn die Leute einen anfassen, um die Klamotten zu richten und so damit zurechtzukommen, dass man echt so seine Scham oder sein Gefühl so ein bisschen zurückstellt, auch wenn es vielleicht so gar nicht so schlimm ist. Es ist manchmal halt ein bisschen komisch, das Gefühl im Gesicht und überall die Arme, alles wird eingecremt und so. War als kleines Mädchen schon echt schwer, gerade wenn man gerade erst eine Frau wird. So mit 15 Jahren ist man ja gerade mitten im Wandel so. Dann ist man selber noch richtig unsicher mit seinem Körper und dann alle gucken einen an, alle fassen einen an. Und es ist ja immer hektisch und immer eilig, also die sind jetzt auch nicht zimperlich mit dir. Und ich habe leider einmal in London einen Friseur eine runterhauen müssen, weil ich eben so einen Zorn kriegt, wenn mich so an die Haare gezogen hat. Aber ich war schon so... Man wird dann so nervös auch und so. Und wenn dauernd irgendjemand an dir rumzupft, du wirst wahnsinnig. Ich bin dann echt verrückt worden. Und du kriegst, was auch was ist, du kriegst eigentlich nie gutes Essen. Du rast von einer Show zur anderen und überall gibt es irgendwie Croissant oder Brötchen. Und du hast eigentlich nicht Zeit, mal essen zu gehen dazwischen. Und dann sitzt du im Flieger, dann, also zwischen Paris und New York. Und dann Tokio kommt ja dann an oder zu, du hast bis eigentlich total jetlagged, also man ist dann auch so irgendwie nervös und irgendwie fühlt sich so insgesamt nicht gut, weil man schlaft wenig, man isst nichts und dauernd zupft jemand an dir herum. Für mich persönlich habe ich gemerkt, dass es mir nicht gut tut und ich kenne auch einige, die das ähnlich erzählen, Freundinnen von mir, die auch sagen, sie haben eigentlich viele Jahre gebraucht, um sich davon zu erholen und dass man wieder normal wird irgendwie. Du wirst ein bisschen anders durchs Modeln. Next one. I've got some castings for you. Es geht allmählich runter. Have you got a pen? Von diesen absoluten Glamour-Dings. Es wird hier noch so gehypt. Es ist ein Job letztlich. Hello. It is a nature factory. Ich meine, IMG New York schreibt im Jahr $1 Milliarde. Yes, one minute. Okay. That cost. Nee, Entschuldigung. That's Mark Jacobs. 1 Milliarde. 43rd Street, okay? You've got a very busy day. You're under a lot of pressure, my dear. Sie machen sie zu Marken. Now, you have 16 castings today. The first is with George. You know him, right? Produkte wert, wie wäre vielleicht Dings, aber sie machen sie zu Marken. He's very important. Das wissen sie schon. All right, darling, now don't disappoint me. Seine Marke. Next. 2. Februar. Irgendwo. Ich bin müde und fühle mich sehr schwer. Ich frage mich, ob mir Laurent etwas in meinen Drink gegeben hat gestern. Kann mich schwer erinnern. An mein Nachhausekommen. Habe bis 10 Uhr geschlafen und mir selbst Vorwürfe gemacht. Ich gehe gerne aus. Ich tanze gerne. Und ich bekomme alles gratis. Also eigentlich... Why not? Man muss diesem Leben auch etwas Schönes abgewinnen können. Immerhin werde ich bezahlt für meine Gene und meine traurigen Augen. Next. Ja, obwohl, wenn du dir die Shows anschaust, du, die sind ein Wahnsinn. Size Zero meint kleiner als Größe 34. Ja, das Size Zero Diktat. Ja, einmal sagen sie weg damit. Dann kommen sie wieder, diese kleinen Größen. Selbstmordversuche? Nein. Die Branche ist hart, aber das muss ja jeder wissen. Isabel Caro hat sich zu Tode gehungert, aber nicht wegen der Branche. Ja, Also glaube ich. Write down. Name, Stella Tennant. Ja, meine Maße sind... Model ID 10351. 8384. Professional Status. Taille 63 und Supermodel. Hüfte 90 derweil. Availability. Also ich versuche noch weniger Hüfte. Editorial. Runway. Weniger ist immer besser. Physical Stats. Skin. Fair. Teeth. Perfect. Hips. 87. Waist. 67. Bust. 86. Aber was Sie verlangen, ist sehr schmal. Das ist schon unbestritten. Hüfte 88 bei den Shows. Und die Mädchen über 1,77 Meter. Also das heißt so. Also so ähnlich wie bei mir. Also wir mussten wirklich irrsinnig dünn sein. Und natürlich schaut es am Laufsteg gut aus, wenn man dünn ist. Ob man so dünn sein muss, glaube ich nicht. Ich meine, die meisten Models bringen eh so eine natürliche Dünnheit mit, sonst kannst du es eh nicht machen. Aber ich bin auch von Natur aus dünn, aber ich musste trotzdem Diät halten. Und eigentlich bin ich schon knapp an einer Essstörung vorbeigeschlittert. Ich bin ein intelligenter Mensch und ich bin kein 14-jähriges Mädchen gewesen, ich war 20 und 22 oder halt über 20. Also dadurch hast du schon einmal ein bisschen mehr, glaube ich, Gefühl oder einfach Instinkte. Aber trotzdem, es herrscht ein ziemlicher Druck, auch so unter den Models. Ich kann mich erinnern, wir waren überhaupt sehr viel Jill Sander Showroom gemacht in Hamburg, wo wir dann auf 10 Tage 10 Models gemeinsam waren und wo dann wirklich so immer geschaut worden ist, was die andere isst. Und da hat einfach niemand was gegessen. Ich kann mich erinnern, da hat es immer nach der Show ein Riesenfrühstücksbuffet gegeben und es hat niemand gegessen. Also... Next one. 2. April. Susanne ist aus Moskau zurück. Sie wirkte verstört. Karen Mulder hat das ja bestätigt, dass sie an reiche Typen irgendwie vermietet worden ist. Ich fragte sie, was los sei. Sie meinte, die Russen sind alle verdammte Arschlöcher. Und Karen Mulder ist kein No-Name. Und sie werde ihre Agentur wechseln. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love. Aber es ist auch irgendwie eine andere Liga. Right. Und überhaupt alles wechseln. Also ich bekomme das nicht mit. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love with me, right. Sie hat sich von ein paar russischen aristokratischen Playboy-Wichsern ficken lassen. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love with me, right. Du lernst natürlich auch jede Menge Arschlöcher kennen, aber wo nicht, die lernst du im AKH auch kennen. Die verwenden Models manchmal als Betthäschen. Motherfuckers wanna get with me, lay with me, love with me, right. Und dass da Drogen gibt, natürlich gibt es das aber wieder. Schaut einmal beim Nachtdienst ins AKH und ins Wilhelminenspital oder in die Franz-Josef-Stiftung. Arme Susanne. Wo auch immer. Ja. Der Druck macht aus manchen Menschen naive Kinder. Next. Die Arbeitsbedingungen? Yes, there were those 3 girls, ja. Stimmt. Mm. And they refused to wear those Amadillos. Ja, die waren 25 cm hoch, die Racken. Alexander McQueen hat designed them. Und 3 Models weigerten sich, die zu tragen. Genau. For security reasons, yeah, that's true. Yeah, as far as I know, they wanted to build a model union. Bitte. Welche Model-Gewerkschaft? Alle haben gesagt, es gibt einen Model-Index. Die Mädchen dürfen nicht mehr so und so dünn, sonst machen sie die Shows nicht. Und ich habe nur gesagt, bitte. Schaut sich das bestimmst nicht du. Das ist bestimmt der Typ. Das ist der Herr Lagerfeld. Das ist der. Das ist der. Das ist der. Das ist der. Und die Mädchen werden wieder vorführen und sie werden wieder dünn sein. Und die Model-Gewerkschafter können sagen, was sie wollen. Wenn es deppert werden, die Mädchen, ausgetauscht, klack. Die nächste steht schon da, kam in. Na, ich finde die Modelgewerkschaft eigentlich eine sehr gute Idee. Aus verschiedenen Gründen. Erstens Arbeitsbedingungen, zweitens als Schutz vor den Agenturen. Und ich muss sagen, die Agenturen, Pedro ausgeschlossen. Pedro ist immer sehr fair gewesen, aber was man international mit Agenturen mitmacht, die einfach dein Geld stehlen. Also mir hat einfach meine New York Agentur unglaublich viel Geld gestohlen. Und du kannst dir nicht wehren, du bist jung, du bist alleine, du bist unerfahren, du hast niemanden, der hinter dir steht und du bist ständig unterwegs. Das heißt, du hast eigentlich wenig Kontrolle, was passiert mit deinen Sachen. Und du kommst halt alle paar Monate in die Agentur und willst dein Geld abholen und die sagen, naja, es tut mir leid, wir haben gerade neue Setkarten gemacht und 40 Kopien und 15 Botendienste und es ist nichts mehr da. Und so, ich bin nicht die Einzige, der es so gegangen ist. Die Models rauben, also die Agenturen rauben die Models aus. Next girl, please. No. Usually you don't meet the big names. Was, Chanel? You don't meet Karl oder Jean-Paul. Natürlich, natürlich würde ich es gerne machen. Okay, if you're Gemma Ward's and you're killing it, okay, but a normal girl, no. Auf jeden Fall, aber ich sehe es im Moment in nächster Zeit noch nicht, dass ich da irgendwie laufe. So, I haven't met Karl, no. Not so far. Das ist natürlich ein Traum. Die machen so tolle Shows. But it would be great. I mean, da haben auch immer nur riesige Mädchen. A compliment from Karl can make you or break you. Für wen? Also ich würde gerne einmal in der Vogue sein oder in so großen Magazinen oder eben so Werbejobs, so Louis Vuitton oder so, das wäre schon cool. Das würde ich wirklich gerne mal machen. Du musst bestehen, du musst zeigen, du musst beständig sein. Ja? Hoffentlich mache ich es mal. Und in der Sekunde da sein. Weißt du, mit allem, was du hast. Weil sie warten alle. Und glaube mir, für jede steht bei Gong 5 in der Tür. Jünger, größer, genauso hübsch. So, die Pforten öffnen sich bei den Pret-à-Porter-Shows und 1800 Mädchen stürmen in die Stadt. Für 120 Shows. 1800 Mädchen. Da kannst du verstehen, die Castings. Ne, warte. Und da kannst du, wir sind früher mit der Limousine hingeführt worden. Jetzt kannst du zu Fuß hingehen. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Verstehst du? Ich weiß das nicht. Next one. 8. März. Die Schauen sind vorbei. Yeah, I have some friends. Ich bin nur 5 gelaufen und für keine großen Namen. I see them on the shows and yeah. Dave sagt, ich solle geduldig sein. But it took some time to really get to know each other. Next one, please. Super. Ja. Yeah. Ich bin Model in Pension. Also ab 30 bist du eine Classic Woman. Ich finde die ältere Model super. Seit 10 Jahren in Pension. Sind sehr schwer zu finden, weil den Job macht man nicht für eine Ewigkeit. Ja, 39. Ich kann es mir schon vorstellen, noch weiterzumachen, aber solange man nicht irgendwann diesen C-Promi-Status kriegt so, oder Heidi Klum wird, kann man einfach auch nach 25 wahrscheinlich nichts mehr machen. Ehrlich gesagt, wo ich dann ständig irgendwie ein Kind neben mich gesetzt kriegt habe bei jedem Shooting und der Waschmaschine. Oder? Also so Commercial-Sachen und so in Werbespots und so kann ich mich auch nicht vorstellen. Also das um diesen Job so zu machen, dass du in dieser Riga mitspürst, musst du sehr viel Kraft haben. Aber ein bisschen werde ich es noch weitermachen. Macht ja auch irgendwo Spaß. Die Zeit der sogenannten überdrüberen Supermodels auf Superfäden von Super Groupies, überdrüber Supermillionären, das ist vorbei. Ja. Vielleicht kriege ich ja irgendwann den richtig großen Job. Wenn es gegeben hat, es hat es gegeben, 75 bis 80 im Studio 54 in New York. Aber sonst ist es a very, very tough job. Next girl. 27. September. Überleg dir gut, mit wem du irgendwie redest. London. Ja, es sind alle Steven und alle sehr wichtige Leute. Carlos ist böse auf mich. Die auch so ebenso wichtig und tiefenhaft bewundert und behandelt werden wollen. Ja? Er sagt, ich müsse wieder mehr auf meine Haut achten. Immer schön zuhören. Ich sage zu allen. Sind es die Zigaretten? Immer schön zuhören. Wenn dir was nicht klar ist, ruft's mich an. Ich bin eure Mutter. Das eine Glas Champagner. Und euer bester Freund. Und ich sag dir's. Er vergisst mich nach meinen Tagen zu fragen. Models haben keine Tage. Sie sind geschlechtslos. Sollen aber Sex ausstrahlen. Ich hätte ihm sagen sollen, ich rinne aus, Darling. Ich verblute regelrecht. Aber dann hätte er die Abieus gerufen und die hätte einen Aufstand gemacht. Immerhin war die Kollektion in Weiß. Reines Weiß. Und ich bin dankbar, dass Carlos mich als geschlechtslos sieht. Next girl. Hello. Hello. Marcus. It's me. Hi. Hello. Casting. Yes. Yes. Do you have your book with you? Yeah. Fantastic. And she's telling all this. Yes. 3. Oktober. Where are you coming from? New York. From Serbia. Okay. Ich hasse Dave. Livia. What's your name? Er hat keine Ahnung von meinem Job. What's your name? Milan. Er ist ein Diktator, der nichts versteht. Sitzt da mit seinen 100 Kilos. How old are you? 17. Und glaubt mir sagen zu können, was ich tun soll. Sie sieht älter aus. Er hat mich aus der ersten Reihe gedrängt. Aber sie hat geniale Haut. Mein Bild steht jetzt wieder ganz hinten links. Lange, lange Beine. Nicht neben den etablierten Namen. Woher ist sie zu jung? Ich weiß nicht, wohin mit mir. Nach Hause geht nicht. Und du kannst sowieso mit Schminke sehr viel älter machen. Aber die Attitude muss sowieso da sein. Was sollte ich meiner Mutter sagen? Ich werde sagen, Mama... Zum Beispiel die Becken. Ich will nicht mehr. Ja, das siehst du, dass sie noch sehr jung ist. Weil du siehst da überhaupt keine Emotion. Da ist noch keine Emotion passiert. Next girl! Schwer narzisstisch. I don't know why I don't stop. Ich glaube fast narzisstisch liebesunfähig, aber sie müssen sich in dich verlieben. Ja. Perhaps I still hope somehow to get the really big job. Was würde ich noch für ein Rezept geben? To be recognized. Für sein richtiges... Narzisstisch. Also ich weiß, ich war in Wien über den Sommer und hätte am nächsten Tag in der Früh wieder nach New York fliegen müssen und war am Abend im Kino. Und zwar, ich kann mich genau erinnern, ich war diesen Mr. Bean-Film, diesen total blöden. Und plötzlich im Kino, ich weiß eh, wenn man so nicht wirklich sich konzentriert auf einen Film, da fängt man so Denken an und dann ist mir so klar geworden, dass ich nicht mehr zurück will. Und ich hab meine Sachen nicht einmal mehr abgeholt in New York. Ich hätte mir einer Freundin immer wieder mitgenommen, meine Kleider und so, und die Hälfte ist eh dort geblieben. Ich wollte nicht mehr zurück. Und ich habe dann im Herbst wieder weiter studieren angefangen und ich habe es nie bereut. Nie. Also ich war echt, es war für mich finito. Ich wollte nicht mehr. Next girl. Hallo? Hi! Hi, how are you? Really? At what time? Really? Oh my god, okay, I've got to run. Okay, thank you very much. Super, thanks. Bye! Kisses, bye! Okay, I'm sorry, I have to run. Sorry, there's a cast in downtown. Bye, take care. Reibung, absolut. Absolut. Next girl! Naja, na, wenn man mir gute Argumente gibt, die mich vollkommen entkräften, gerne. Aber irgendwie so hudri-wudri, na. Hudri-wudri nicht. So geht gar nichts. Na, hudri-wudri ist, die glauben, dass alles gleich passiert. Und sie glauben schon auch, sie können kleine Prinzessinnen-Spielchen spielen und this, sage ich, you know something. I am the real superstar, if you want to know, okay? Und das sage ich schon auch, ja? Yeah? And you try to become one, yes? So, a very good advice be very sweet, thankful for every little thing you hear, and shut up. And it's better for you. 22. Dezember. Believe me. Michigan. La vie en vogue. Von Elodie Pascal. Mit Nora Abdel-Maksoud, I was in the winter of my life. Friederike Kempter, and the men I met along the road were my only summer. Alice Dwyer, at night I fell asleep with visions Sabrina of myself Schumacher, dancing and laughing and crying with them. Emily Cox, Michaela Schwarz, Megan Gay, Pauline S., Harvey Friedman, Marcos Valenzuela und Pedro Antonio Müller. Ton und Technik: Alexander Brennecke und Philipp Adelmann. Regieassistenz: Ingrid Grabenwarter und Gerald Michel. Regie: Elisabeth Putz. Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013. You can be my full-time baby, hot or cold. Don't break me down. I've been traveling too long. Und noch ein paar Hinweise. Um Kleidung, Körper und Kapital geht es auch in der nächsten Sendung im Rahmen der Ö1 Fashion Week um 17 Uhr in Diagonal. Und nächsten Samstag um 14 Uhr bringen wir das Hörspiel »Weil immer das Meer vor der Liebe ist«. Elegie für und nach Hertha Kräftner. Von Jürg Ammann in der Hörspielfassung von Stefan Weber. Unter dem Aspekt »Es ist alles ein Augenblick« verdichtet Jürg Ammann die Texte von Hertha Kräftner zu einem sprachmusikalischen Monolog der letzten Stunde, den die 23-Jährige mit ihrem Freitod am 13. November 1951 beschließt. Ihre rastlose Treue gehörte dem Tod. In manchen Stunden gestand sie sich diese Liebe so sehr ein, dass es ein Rausch wurde, wie ihn einer empfindet, der töten will. Aber sie war ihr eigenes Opfer. Und dann starb sie. Ihr Tod war einer der vielen Tode. Er trug weder die Gestalt eines außergewöhnlichen Geschehens, noch zeichnete er sich durch die Größe des Leidens aus. Es war einfach so, dass das Fieber rasch stieg. Als die Hoffnung sich langsam erfüllte, konnte sie es nicht erkennen. Sie war ohne Bewusstsein. Nur einmal noch klärten sich ihr einige Augenblicke und sie fand sich jäh vor dem Ende. Und sie sah, dass sie, wie alle, einen Zufall geliebt und erwartet hatte. Und dass er gekommen war. Das Hörspiel »Weil immer das Meer vor der Liebe ist«, Elegie für und nach Hertha Kräftner, hören Sie am kommenden Samstag um 14 Uhr.